Wo ist Jona? Er ist nicht mehr in der Stadt. Gestern noch habe ich ihn gesehen. Er hatte ein Bündel dabei und ging rasch. Er erschrak, als ich ihn anrief. Jona, wohin so eilig? Fort nach... Du hast gar nichts davon gesagt. Ich weiß es noch nicht lange. Wohin willst du? Nach Jaffa. Was willst du dort? Geschäfte. Hast du jemand, der nach deinem Haus sieht? Das ist nicht nötig. Du bist so verändert. Blass, als hättest du nicht geschlafen. Es ist nichts. Bist du krank? Ich an deiner Stelle würde da nicht auf eine Reise gehen. Ich muss. Wann kommst du zurück? Das weiß ich noch nicht. Kann ich irgendetwas für dich tun, Jona? Kann ich dir helfen? Mir kann niemand helfen. Leb wohl. Leb wohl. Und dann ist er gegangen. Rasch. Ganz eigenartig war das. Er schaute immer an mir vorbei, als spräche er mit einem anderen. Ich habe ihn einfach gehen lassen. Das hätte ich nicht tun sollen. Wenn ich nur wüsste, was er hatte. Wenn ich nur wüsste, wo er jetzt ist. Ich bin auf dem Weg nach Jaffa. Die Berge Israels liegen schon weit hinter mir. Vor mir liegt das Meer, blendend blau. Ich sehe die flachen weißen Dächer von Jaffa und darüber wie senkrechte dunkle Nadeln die Masten der Schiffe, die im Hafen liegen. Große Schiffe, die weit fahren können, weit übers Meer. Gestern, als ich aus Gathefa wegging, hat ein Freund mich aufgehalten. Jona, wohin so eilig? Ich habe ihm nicht die Wahrheit gesagt. Hätte ich ihm gesagt, wohin ich wirklich will, dann hätte ich sagen müssen, zum Meer. Ich suche ein Schiff, das mich fortträgt, bis ans Ende der Welt. Du hast gar nichts davon gesagt, dass du verreisen willst. Ich habe gestern noch nichts von dieser Reise gewusst. Aber dann hat Gott zu mir gesprochen. Gott. Jeder, der hätte hören können, was er zu mir gesagt hat, wäre erschrocken. Auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und predige ihr, dass sie verloren ist. Wohin willst du? Ich will nicht nach Ninive. Überall hin, nur nicht dorthin. Ich kann nicht in diese riesige Stadt gehen und sagen, ihr werdet sterben. Alle. Gott wird euch verderben. Er sieht euch nicht länger mehr zu. Ich kann mich nicht vor die Leute hinstellen, ganz allein, und sagen, ihr seid tot. Jetzt schon, denn Gott hat euren Untergang beschlossen. Nein, ich gehe nach Jaffa. Was willst du dort? In Jaffa liegen Schiffe im Hafen. Große. Die weit übers Meer fahren. Bis dorthin, wo die Welt aufhört. Ich bin auf der Flucht. Das ist es. Es muss einen Platz geben auf dieser Welt, wo Gott mich nicht erreicht. Hast du jemand, der nach deinem Haus sieht? Mein Haus mag verfallen. Ich werde nicht mehr darin wohnen. Du bist so verändert. Blass, als hättest du nicht geschlafen. Keinen Augenblick habe ich geschlafen in dieser Nacht. Ich bin in meinem Haus auf und ab gelaufen und dann hinaus und durch die Straßen der Stadt. Ich habe einen Ausweg gesucht. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Ich gehe fort. Ich fahre übers Meer. Ich laufe Gott davon. Bist du krank? Ich an deiner Stelle würde da nicht auf eine Reise gehen. Was gebe ich darum, wenn ich an seiner Stelle wäre? Wenn ich tauschen könnte mit meinem Freund. Ich bliebe viel lieber da. Hier ist mein Haus. Hier ist meine Welt. Was will Gott überhaupt von mir? Er hätte doch einen anderen finden können. Und wenn ich hinginge und predigte, könnte ich denn sicher sein, dass Gott auch tut, was ich ankündige? Man kann sich ihm doch nicht einfach ausliefern. Man muss doch auch noch einen eigenen Willen haben. Ich habe noch meinen eigenen Willen. Ich sage nein. Ich gehe nicht nach Ninive. Wann kommst du zurück? Nie. Kann ich irgendetwas für dich tun, Jona? Kann ich dir helfen? Gott könnte helfen. Vielleicht. Wenn er mich in Ruhe ließe, wenn er sagen würde, bleib, ich sende einen anderen. Er hätte doch viel bessere, eindrucksvollere Leute finden können als mich. Was will er von mir? Er hätte... Aber es hat keinen Sinn, daran herumzurätseln. Nachdenken nützt nichts. Handeln muss man. Leb wohl. Das hätte ich sagen müssen. Gestern, als mein Freund mich anhielt. Ich habe es nur gedacht und gesagt habe ich nichts. Ein paar nichtssagende Worte. Jetzt liegen die Berge Israels, liegt meine Heimat hinter mir und vor mir ist das Meer, blendend blau. Ich sehe die flachen weißen Dächer von Jaffa und darüber, wie senkrechte dunkle Nadeln, die Masten der Schiffe, die im Hafen liegen. Große Schiffe, die weit fahren können, weit übers Meer. Das dort, das mit dem höchsten Mast. Das ist unser Schiff. Tja, das ist etwas anderes als die kleinen Kähne, mit denen sie die Küste entlang schleichen. Jede Wolke, die über das Meer daherkommt, kann sie erschrecken. Wir aber fahren übers Meer und kein Land und kein Leuchtturm. Nur die Sterne zeigen uns den Weg. Wohin das Meer reicht, sind wir schon gewesen. In den Städten der Griechen und der Römer, an den Küsten Afrikas, wo die dunkelhäutigen Menschen wohnen. Nicht einmal Spanien ist uns so weit. Dort, wo der große Felsen sich in das Meer schiebt und wo das Land aufhört. Dorthin fahren wir heute. Nach Tarsis? Nach Tarsis, sagtest du. Ganz recht. Nach Tarsis. Das ist, wo die Welt aufhört. Wenn du durch die Meerenge schaust, siehst du draußen nur noch Wasser. Das Wasser, auf dem die Länder schwimmen, wie eine Planke. Dort draußen kommt nichts mehr. Keine Insel, kein Land, nichts. Habt ihr noch Platz für mich? Du willst mit? Oh, wenn du die Reise zahlen kannst. Du hast es eilig, wegzukommen, was? Was kostet die Fahrt? Na, das sagt der Kapitän. Ist es dir wirklich ernst? Ja. Warum willst du weg? Oh, mich geht das nichts an. Willst du wirklich die ganze Reise mitmachen? Wir laufen ein paar Häfen an, bis wir dort sind. Ich will mit, soweit es nur geht. Na gut, dann komm. Hast du noch großes Gepäck irgendwo? Nein, das hier ist alles. Wann fahrt ihr? In einer Stunde, wenn die Ladung vollends an Bord ist. Das ist gut. Es muss einen Platz geben auf dieser Welt, wo Gott mich nicht erreicht. Wo ist der Platz, an dem Gott dich nicht erreicht? Hat seine Macht irgendwo eine Grenze? Gibt es einen Raum, in den er nicht eintreten kann? Glaubst du, er könnte dich aus den Augen verlieren? Glaubst du, du könntest ihm entkommen? Wie weit du auch läufst, immer und überall stehst du vor ihm, wenn du die Augen aufschlägst. Er ist vor dir und hinter dir, neben dir, über dir, unter dir. Von allen Seiten umgibt er dich. Es gibt keinen Platz auf dieser Welt, wo Gott dich nicht erreicht. Wo ist Jona? Der Mann, der kurz vor der Abfahrt in Jaffa gekommen ist, der ist in seine Kammer hinuntergestiegen. Er sah schlecht aus, war aufgeregt. Er hat es zu eilig, wegzukommen. Er ist, ja, wie muss ich das sagen, er ist auf der Flucht vor seinem Gott. Immer wieder probieren die Leute das, wollen vor irgendwas und irgendwem davonlaufen. Aber es gelingt selten. Was einer erlebt hat, lässt sich nicht abschütteln. Das meiste geht mit. Und nur wenn einer schläft, ist es für eine Weile vergessen. Schlafen, ja. Ausgestreckt da liegen. Dunkle Holzwände auf allen Seiten. Die Wellen schlagen gegen die Bordwand. Das ist gut. Das Schiff bewegt sich. Man spürt es. Die Balken knistern und zittern, als wären sie lebendig. Rasch geht das. Als ich herunterstieg, sah man das Land nur noch wie einen dunstigen blauen Strich in der Ferne. Israel, Ninive, Gottes Stimme. Alles ist weit weg. Ich spüre, wie ich mich von ihm entferne.